بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Wir haben jetzt in den letzten beiden Wochen über ein wichtiges Thema gesprochen, was einen jeden von uns betrifft. Und zwar ist es der Rizq, die Versorgung, der Lebensunterhalt. Und wir haben jetzt kennengelernt, wie unsere Haltung sein muss gegenüber dem Rizq und wie jeder Muslim seinen Glaube verbessern sollte gegenüber diesem Rizq. Und wie das Verständnis sein muss, weil das ein Teil ist von der Aqida, von der Glaubensansicht eines jeden Muslim. Deswegen ist es wichtig zu wissen, wie man sich gegenüber diesem Rizq zu verhalten hat und was für ein Verständnis man haben muss gegenüber diesem Rizq. Und wie wir auch in der letzten Woche gesagt haben, wollen wir, nachdem wir nun kennengelernt haben, was das richtige Verständnis ist gegenüber dem Rizq, einige Mittel kennenlernen, wie man diesen Rizq vermehren kann. Weil es gibt Mittel, die der Habende Allah zur Verfügung stellt, an denen er gewisse Dinge bindet. Und wenn man diese Mittel dann wahrnimmt und alle Bedingungen dafür erfüllt sind und auch alles, was dagegen spricht, dass man das bekommt, was der Habende Allah daran gebunden hat, wenn auch das nicht zustande kommt, dann wird man, wenn man diese Mittel wahrnimmt, das bekommen, was der Habende Allah an dieses Mittel gebunden hat. Das heißt, man muss alle Bedingungen erfüllen und auch genauso darf man nichts tun, was dagegen spricht, und dann wird man all die Dinge bekommen, was der Habende Allah an diese Mittel gebunden hat. Und wir werden heute inshallah einige dieser Mittel kennenlernen, an denen die Versorgung gebunden ist. Das bedeutet aber wieder im Umkehrschluss, dass wenn wir diese Mittel erwähnen und der eine vielleicht sagt, ja, ich nehme doch diese Mittel wahr, aber bis jetzt hat sich nichts getan. Wie gesagt, es müssen alle Bedingungen erfüllt sein bezüglich dieses Mittels. Und du darfst auch nichts tun, was dagegen spricht. Erst dann bekommst du das, was der Habende Allah an diese Mittel gebunden hat. Und das erste Mittel, was, wenn du es wahrnimmst, dein Rizq vermehrt wird, was der Habende Allah den Rizq angekoppelt hat, ist Al-Istighfar, das Bitten Allah um Vergebung. Und hier wird sich vielleicht der eine oder andere fragen, ich mache doch Istighfar. Vielleicht mehrfach am Tag. Aber meine Versorgung ist immer noch die gleiche. Und wir haben am Anfang gesagt, du musst auch alle Bedingungen dafür erfüllt haben. Weil es kann nicht sein, dass du tief in Sünde bist und dann mit der Zunge sagst, Allah, vergib mir, Allah, vergib mir, und glaubst, dass du damit diesen Istighfar gemacht hast, der hier gemeint ist. Al-Istighfar, die wahre Bitte um Vergebung ist die Bitte, die im Einklang ist zwischen dem Herzen und der Zunge. Das heißt, die wahrhaftig ist, wo der Diener es ernst meint, wenn er den Haben Allah um Vergebung bittet. Dass er wirklich von dieser Sünde Abstand nehmen will und diese Sünde hasst und er es ernst meint, dass er jetzt von dieser Sünde Abstand nehmen will. Das ist der Istighfar, die Bitte um Vergebung, die hier gemeint ist. Und deswegen haben wir diese Einleitung am Anfang erwähnt, du musst die Bedingungen erstmal dafür erfüllen, damit das, was an diesem Mittel gebunden ist, damit du es erhältst. Deswegen der wahre Istighfar ist der Istighfar, der auch mit dem Herzen geschieht. Das heißt, man nimmt Abstand von dieser Sünde und man hasst diese Sünde und möchte wirklich Abstand von dieser Sünde nehmen und ein Leben ohne diese Sünde führen. Und das Bitte um Vergebung, der Al-Istighfar, der ist ein Mittel dafür, dass die Versorgung vermehrt wird und dass der Habende Allah den Regen herabsendet. Der Habende Allah sagt im Koran, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Ich sagte, bittet euren Herrn um Vergebung. Er ist ja allvergebend. So wird er den Regen auf euch ergiebig herabsenden und euch mit Besitz und Söhnen unterstützen und für euch Gärten machen und für euch Bäche machen. All diese Dinge, die hier aufgezählt wurden, sind an dem ersten Teil des Satzes gebunden. Die Bitte um Vergebung. Die Bitte um Vergebung, das ist ein Mittel dafür, dass all die Versorgung danach kommen wird, die der Habende Allah hier an diesem Vers gebunden hat. Aber wie gesagt, mit der Voraussetzung, dass mit der Bitte um Vergebung es auch ernst gemeint ist und dass dies auch wahrhaftig vollzogen wird. Und Imam Al-Qurtubi, er sagte zu diesem Vers, dieser Vers ist ein Beweis dafür, dass durch die Bitte um Vergebung Versorgung und Regen herabgesendet werden können. Dass durch die Bitte um Vergebung Regen und Versorgung herabgesendet werden. Und eines Tages kam ein Mann zu Al-Hasan Al-Basri, diesem Tabi'i, diesem großen Gelehrten, und er sagte zu ihm, und er beschwerte sich über die anhaltende Dürre. Kein Regen kam. Und der Hassan al-Basri sagte zu ihm, bitte Allah um Vergebung. Und dieser Mann ging und ein anderer kam. Und dieser beklagte die Armut, in der er lebte, dass er nicht hat. Und er brauchte einen Ratschlag von diesem edlen Gelehrten. Und Al-Hasan al-Basri sagte zu ihm, bitte Allah um Vergebung. Und ein Dritter kam und sagte zu Al-Hasan al-Basri, bitte Allah darum, dass er mir einen Sohn schenkt. Und auch zu ihm sagte Al-Hasan al-Basri, bitte Allah um Vergebung. Und die Gefährten von Al-Hasan al-Basri, diejenigen, die mit ihm waren, sie sahen es und hörten es. Und sie sagten, O Al-Hasan, wie kann es sein? Es kamen drei Leute mit drei verschiedenen Anliegen. Und du hast jedem dieselbe Antwort gegeben. Wie kann es sein? Und Al-Hasan al-Basri sagte zu ihnen, ich habe nichts von mir selbst gesagt. Das war nicht meine Aussage, sondern dies ist die Aussage des Erhabenen Allahs. Und dann zitierte er genau diesen Vers. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Ich sagte, bittet euren Herrn um Vergebung, er ist ja allvergebend. So wird er den Regen auf euch ergiebig herabsenden. Für denjenigen, der sich beschwert hat wegen Dürre und euch mit Besitz und Söhne unterstützt, mit Besitz für den der Armut und auch mit Söhne für denjenigen, der nach seinem Sohn gebissen hat und euch Bäche geben und euch Gärte geben. Das ist das erste Mittel, was der Erhabene Allah bereitgestellt hat, um die Versorgung zu vermehren, um die Versorgung zu vergrößern. Wie gesagt, wenn man das auch wirklich wahrnimmt, dieses Mittel, so wie der Erhabene Allah es gemeint hat, und daran ist die Versorgung dann gekoppelt und du wirst es auch erlangen. Und das zweite Mittel ist, dass sich verlassen auf den Erhabenen Allah, At-Tawakkul. Und das ist auch eine Sache, was leider viele falsch verstehen. Weil viele glauben und sind davon fest überzeugt, was ja auch richtig ist, dass der Erhabene Allah derjenige ist, der versorgt, zweifellos. Aber sie begreifen nicht, was daran gebunden ist. Der glaubt, dass er, wenn er zu Hause sitzen bleibt und die Füße hochstellt, dass die Versorgung so zu ihm kommen wird, dass er nicht dafür tun muss. Und das ist nicht dieser Tawakkul, dass sich verlassen auf Allah, so wie es zu verstehen ist, wo so islamisch richtig ist. Weil derjenige, der zum Beispiel sagt, ich verlasse mich auf Allah, aber tut nichts dafür, und dann wundert er sich, warum nichts kommt, dieser hat die Bedingung dafür nicht erfüllt, wie wir am Anfang gesagt haben. Weil der wahrhaftige Tawakkul, der richtige Tawakkul ist, dass du die Mittel ergreifst, die der Erhabene Allah erlassen hat, und dann dich auf den Erhabenen Allah verlässt. Und der gesamte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, er hat in einem Hadith, der bei Tirmidhi verzeichnet ist, ein Beispiel gegeben, um zu verstehen, was damit gemeint ist. Um zu verstehen, wie dieser Tawakkul, das sich verlassen auf den Erhabenen Allah gemeint ist. Der gesamte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, sagt in diesem Hadith, wenn ihr euch auf Allah verlassen würdet, wie es dem Vertrauen auf ihn gebührt, also richtig auf ihn verlassen, dann würde er euch versorgen, wie er die Vögel versorgt. Sie fliehen am Morgen hungrig los und kehren am Abend gesättigt heim. Würdet ihr euch so auf den Erhabenen Allah verlassen, wie es seiner gebührt, dann würde er euch ernähren und versorgen, wie er die Vögel versorgt. Ein Vogel, wenn er morgens früh wach wird, hat er nichts, gar nichts. Knurrender Magen. Er fliegt los, sammelt, isst und abends, wenn er dann zurückkehrt, ist er satt. Und dieser Hadith, der muss auch richtig verstanden werden. Weil nicht einfach den Hadith lesen und dann sagen, ach, so ist das und weiter. Nein, in diesem Hadith sind auch die Mittel erklärt worden. Der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, erwähnte hier nicht, dass der Vogel wach wird, auf seinem Ast stehen bleibt und wartet, dass die Würmer zu ihm kommen. Nein, der Gesandte Allah erwähnt in diesem Hadith, dass der Vogel aufsteht und hinausfliegt und sucht und seine Versorgung sucht und schaut, findet er unterm Stein was, findet er hinter dem Felsen was, hinter dem Baum was und sammelt und isst. Und kehrt dann abends satt wieder zurück. Und das ist genau dieser Tawakkul, der sein muss. Du musst die Mittel wahrnehmen, die der Erhabene Allah zur Verfügung gestellt hat. Bewirb dich, such nach Arbeit, sieh zu, dass du was machst. Und dann verlasse dich auf den Erhabenen Allah und sei fest davon überzeugt, dass nicht diese Arbeit dich versorgt, sondern der Erhabene Allah der Versorger ist. Aber der Erhabene Allah hat diese Versorgung an bestimmte Mittel gebunden, die du wahrnehmen musst. Und das ist deine Aufgabe. Und das ist der richtige Tawakkul. Das heißt, wie zum Beispiel jemand, der krank ist. Wenn du krank bist, bleibst nicht zu Hause liegen und sagst, ja, ich verlasse mich auf den Erhabenen Allah. Sondern spürst du es, du stehst auf, gehst zum Arzt. Der Arzt verschreibt dir Medikamente, du gehst zur Apotheke, nimmst diese Medikamente. Das sind alles die Mittel, die der Erhabenen Allah zur Verfügung gestellt hat. Aber du musst fest daran glauben, dass nicht der Arzt dich heilt, doch nicht die Medikamente, sondern der Erhabenen Allah. Und diese Kombination ist der wahre Tawakkul. Du nimmst die Mittel wahr, verlässt dich auf den Erhabenen Allah und dann wirst du sehen, dass er deinen Lebensunterhalt vermehrt. Und der Herr Allah sagt im Koran bezüglich dem sich verlassen auf den Herrn Allah: وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Und wer sich auf Allah verlässt, dem ist er seine Genüge. Wenn du dich wahrhaftig auf den Herrn Allah verlässt, dann brauchst du dich auf niemand anderen anders zu verlassen. Weil er ist der Versorger. Er ist derjenige, der versorgt. Deswegen, wenn du dich auf ihn verlässt, dann wirst du sehen, dass er dich versorgen wird. Natürlich mit den Bedingungen, die wir genannt haben. Und wer sich auf Allah verlässt, dem ist er seine Genüge. Allah wird gewiss die Durchführung seiner Angelegenheit erreichen. Allah legt ja für alles ein Maß fest. Und der dritte oder das dritte Mittel, womit du deine Versorgung vermehren kannst, ist, dass du dich um die Anbetungen kümmerst. Der Herr Allah hat zahlreiche Pflichten uns auferlegt, denen wir nachkommen müssen. Und wenn du dich um diese Verpflichtungen kümmerst, wie den Tawhid, das Gebet, das Fasten, den Zakat, all diese Verpflichtungen, die jeder Muslim hat, wenn du dich darum kümmerst, das Gebet in ihrer Zeit zu verrichten, zu fasten, Zakat zu entrichten, die Pilgerfahrt zu verrichten, dann ist dies auch ein Grund dafür, dass dein Rizq vermehrt wird. Der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, er sagt in einem Hadith, der bei Tirmidhi verzeichnet ist, von Al-Albani als authentisch gestuft wurde, wahrlich Allah sagt, das ist ein Hadith Qudusi, ein Hadith, wo der Herr Allah spricht, wahrlich Allah sagt, O Sohn Adam, befreie dich von meiner Anbetung, ich werde dafür deine Brust mit Zufriedenheit füllen und die Armut von dir nehmen. Kümmere dich um diese Anbetungen, die ich dir zur Pflicht gemacht habe, dann werde ich deine Brust mit Zufriedenheit füllen, dass du zufrieden bist mit dem, was der Herr Allah dir gegeben hat. Und ich werde die Armut von dir nehmen. Und dann sagt der Herr Allah weiter, und wenn du dies nicht tust, dich weder um Gebet kümmerst, noch um Fasten, noch um Tawhid, nichts. Und wenn du es nicht tust, werde ich deine Hände mit Beschäftigung füllen und die Armut nicht von dir hinwegnehmen. Und subhanallah, das siehst du bei so vielen. Der hat keine Zeit für Gebet, keine Zeit für Moschee, keine Zeit für Fasten, für nichts. Nur am Laufen, Arbeit, hier Arbeit da, Überstunden, hier Überstunden und er hat nichts. Unzufrieden, wenn du ihn fragst, ich hab nichts, läuft schlecht, läuft gerade nicht. Warum? Weil er die Anbetung beiseite getan hat. Und Allah füllt seine Hände mit Beschäftigung, der ist immer beschäftigt, schläft nicht, hat keinen Spaß, kein Urlaub, kein nichts. Nur am Arbeiten, aber er hat nichts. Und der Herr Allah nimmt diese Armut von ihm nicht weg. Deswegen kümmere dich um die Anbetung, die der Herr Allah dir zur Pflicht auferlegt hat. Und du wirst sehen, dass der Herr Allah dir das gibt, was du willst. Der Herr Allah gibt dir, was du willst, wenn du so bist, wie der Herr Allah es will. Sei so, wie der Herr Allah es will, dann wirst du sehen, dass der Herr Allah dir geben wird, was du willst. Aber wenn du dich dem Herr Allah widersetzt, dann wirst du sehen, dass er dir deine Sachen erschweren wird. Und letztendlich wird nur das geschehen, was der Herr Allah will. Deswegen bemühe dich und lauf dich dieser Dunya einfach nur hinterher, weil derjenige, der dieser Dunya hinterherläuft, er wird nichts davon haben. Du musst gucken, dass du ein Gleichgewicht findest. Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat dir anbefohlen, hinauszugehen und die Mittel wahrzunehmen für deine Versorgung. Weil denen ist die Versorgung gebunden. Aber genauso sollst du auch dich um deine Anbetung kümmern. Das heißt, du musst beides machen. Wenn das Gebet ansteht, steht das Gebet an. Das hat natürlich Priorität Nummer 1. Und erst kommt die Arbeit, weil der Versorger ist der Herr Allah. Und das muss uns bewusst sein. Und der Herr Allah, er hat dieser Welt offenbart, dass wer dem Herr Allah dient, dem wird diese Welt dienen. Wenn du dem Herr Allah dienst, dann wird dir diese Welt dienen. Aber wenn du dieser Welt dienst, dann wird diese Welt dich zum Knecht machen und dich abmühen lassen hier auf dieser Erde und du wirst nur das kriegen, was der Herr Allah für dich bestimmt hat. Dein Rizq wird nicht vermehrt werden. Deswegen sorge dafür, dass du dich um die Anbetungen kümmerst, die der Herr Allah dir zur Pflicht gemacht hat. Und das vierte Mittel, was deine Versorgung vermehrt, ist das Durchführen der Hajj und der Umrah. Das sind Dinge, wenn du sie regelmäßig machst, dann wirst du sehen, dass der Herr Allah deine Versorgung vermehrt. Und bei Allah, das ist eine Sache, die jeder spüren wird, der genau das getan hat. Vorher machst du dir Sorgen, ah, das ist so viel, jetzt habe ich so lange gespart und die Hajj kostet so viel, jetzt alles, was ich gespart habe, soll ich für die Hajj einsetzen? Setze es ein. Und du wirst sehen, du wirst zurückkommen und es wird so schnell, wie es nur geht, wird zurückkommen zu dir. Weil das ein Versprechen des Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam ist. Und fragt all diejenigen, die Pilgerzeit verrichtet haben, sie können es bestätigen. All das, was du ausgibst, wirst du schneller zurückkriegen, als du zählen kannst. Deswegen, wenn du das Geld hast und du bist gesund und du kannst die Hajj verrichten, verrichte die Hajj. Weil das ein Mittel dafür ist, dass deine Versorgung vermehrt wird. Und du wirst es spüren. Du musst darauf vertrauen, dass das wahr ist, was der gesamte Allah sallallahu alaihi wasallam dir gesagt hat. Und was der Habne Allah ihm offenbart hat. Du musst fest daran glauben, dass es wahr ist. Und mach es und du wirst sehen, dass es die Wahrheit ist. Und der gesamte Allah sallallahu alaihi wasallam, er sagt in einem Hadith, der bei Tirmidhi verzeichnet ist, von Albani als authentisch gestuft wurde, vollzieht die Hajj und die Umrah in regelmäßigen Abständen hintereinander, denn sie tilgen die Armut und die Sünden, wie das Feuer das Eisen vom Schlacken befreit. Wenn du Eisen nimmst oder Gold oder Silber und es ist noch unrein, du benutzt das Feuer und machst es heiß, damit der ganze Schmutz davon weggeht. Und durch dieses Erhitzen verschwindet auch dieser Schlacken, dieser Schmutz. Und so ist Umrah und Hajj. Wenn du sie regelmäßig hintereinander machst, sorgen sie dafür, dass du gereinigt wirst, einmal von deinen Sünden und auch genauso von der Armut, dass diese Armut von dir verschwindet. Macht es und ihr werdet sehen, dass der gesamte Allah sallallahu alaihi wasallam die Wahrheit gesprochen hat. Und den letzten Punkt, den wir heute noch ansprechen wollen, eine Sache, was leider viele von uns vernachlässigen, obwohl es eine wichtige Sache ist, womit der Habne Allah deine Versorgung vermehrt und vergrößert. Und es ist eine einfache Sache, aber leider, Shaitan macht uns die Sache sehr schwer. Und zwar ist es das Pflegen der Verwandtschaftsbande. Wenn du Eltern hast, Großeltern, Geschwister, Onkels, Tanten, Großeltern, halte den Kontakt zu ihnen. Besuche sie, rufe sie an, hilf ihnen. Wenn sie arm sind, spende ihnen Geld. Schau, ob sie irgendwelche Probleme haben. Hilf ihnen, diese Probleme zu lösen. Und du wirst merken, der Herr Allah wird deine Versorgung vermehren und deine Lebensdauer ausdehnen. Und der gesamte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith bei Bukhari und Muslim verzeichnet ist, wen es erfreut, also wer sich wünscht und sich daran freuen wird, wen es erfreut, dass Allah ihm seine Versorgung vermehrt und sein Alter segnet, der soll seine Verwandtschaftsbande pflegen. Der soll seine Verwandtschaftsbande pflegen. Und genauso gehört es dazu, dass wenn du siehst zum Beispiel, dass einer von deinen Verwandten in die Irre gegangen ist, hilfst du ihm zur Sunna zurückzukehren. Oder wenn er Schirk begeht, hilf ihm zum Tawhid zurückzukehren. Oder er ist jemand, der sündigt, dann hilf ihm zum Gehorsam zurückzukehren. All das gehört zur Pflege der Verwandtschaftsbande. Und der Herr Allah hat geschworen und hat zu dieser Verwandtschaftsbande gesagt, und Ar-Rahim bedeutet das auf Arabisch, die Verwandtschaftsbande Ar-Rahim. Und Ar-Rahim ist eine Abspaltung von dem Wortstamm Ar-Rahman, was ja ein Name des Herrn Allahs ist. Der Herr Allah schwor, dass derjenige, der die Verwandtschaftsbande pflegt, Allah subhanahu wa ta'ala wird den Kontakt zu ihm halten. Und wer den Kontakt zur Verwandtschaft abbricht, der Habn Allah den Kontakt zu ihm abbrechen. Deswegen ist dies eine gewaltige Sache beim Habn Allah. Und jeder von uns hat Verwandte und jeder von uns, wenn er ehrlich selbst ist, sollte mal schauen, wann er sich das letzte Mal um sie gekümmert hat. Und wann er sie das letzte Mal angerufen hat und gefragt hat, ob sie was brauchen. Oder wenn er gesehen hat, dass sie irre gegangen sind und irre geleitet wurden, dass er ihnen hilft, wieder zurückzukehren und ein bisschen Zeit investiert und sich darum kümmert. Weil all das sorgt dafür, dass nicht nur deine Versorgung vermehrt wird, sondern auch deine Lebensdauer verlängert wird. Wir werden dann inshallah in der nächsten Predigt andere, noch weitere Mittel kennenlernen, die die Versorgung vermehren. Möge der Habna Allah uns zu denen gehören lassen, diese Mittel wahrnehmen, so wie es der Habna Allah von uns erwartet. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.